Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 9. Oktober 1794. Meine Büste ist glücklich von Stuttgart angelangt und ein rechtes Meisterstück geworden. Wer sie sieht, erstaunt über die Wahrheit und die große Kunst der Ausführung. Dannecker will sie in Marmor ausarbeiten und hat schon carrarischen Marmor aus Italien bestellt. Dies macht ihn etwas diffizil in Ansehung der Abgüsse, doch hoffe ich, dass er mir noch einen liefern soll. Ich habe ihm schon darum geschrieben und dass er ihn gerade an dich abschicken möchte. Mir machen jetzt meine Briefe nach Dänemark erstaunlich viel Arbeit, die nicht einmal die einzige ist. Ich habe deswegen noch nicht dazu kommen können, dir recht ausführlich zu schreiben und bitte, noch eine Zeit lang Geduld zu haben. Einstweilen sende ich dir einen Aufsatz von Goethe, der aber bloß flüchtig hingeworfen und bloß zum Privatgebrauch bestimmt ist. Was er sonst von Sachen schreibt und schickt, sollst du kommuniziert erhalten. Wir haben eine Korrespondenz miteinander über gemischte Materie beschlossen, die eine Quelle von Aufsätzen für die Horen werden soll. Auf diese Art, meint Goethe, bekäme der Fleiß eine bestimmtere Richtung und ohne zu merken, dass man arbeite, bekäme man Materialien zusammen. Da wir in wichtigen Sachen einstimmig und doch so ganz verschiedene Individualitäten sind, so kann diese Korrespondenz wirklich interessant werden. Seinen Roman will er mir bandweise mitteilen, und dann soll ich ihm allemal schreiben, was in dem künftigen stehen müsse und wie es sich verwickeln und entwickeln werde. Er will dann von dieser antizipierenden Kritik Gebrauch machen, ehe er den neuen Band in den Druck gibt. Unsere Unterredungen über die Komposition haben ihn auf die Idee geführt, die, wenn sie gut und mit Sorgfalt ausgeführt werden sollte, die Gesetze der poetischen Komposition sehr gut ins Licht setzen könnte. Seine Untersuchungen über Naturgeschichte, von denen ich dir einmal mehr sagen will, haben mich so sehr als sein poetischer Charakter interessiert, und ich bin überzeugt, dass er sich auch hier auf einem vortrefflichen Wege befindet. Auch was er gegen die Newtonsche Farbentheorie einwendet, scheint mir sehr befriedigend zu sein. Von Fichte sind in dieser Messe 5 seiner öffentlichen Vorlesungen abgedruckt erschienen, die ich dir sehr zum Lesen empfohlen haben will. Was macht die Schriftstellerei und die Musik? In 14 Tagen wird schon zu dem ersten Horenstück gesammelt. Mache, dass ich dich in dem zweiten auftreten lassen kann. Dein S.C.H.